Jauer, Digga. Digga, freie Beats. Hör das schon mal da. Digga, sei nicht cringe. Hör das schon mal da. Digga, sei mies. Hör die Typen an, wo wir schauen was. Digga, da ist der Peter. Der redet immer über den Mann mit dem komischen Schnauzer. Und da ist der voll korrekte. Mann, was ist der korrekte Job? Digga, sei nicht doof. Hör das schon mal da. Digga, sei nicht cringe. Bitte schau mal zu. Digga, sei. Einfach lesen und das schauen wir da. Ich finde es ja immer fürchterlich unangenehm, wenn die Leute versuchen, eine Sprache zu adaptieren, die nicht ihrem Hintergrund entspricht. Was labert der Alter? Dicker, dicker, hör das Schambertan! Dicker, dicker, hör das Schambertan! Sei nicht cringe, hör das Schambertan! Wir sind mit, Alter! Hör das Schambertan, jalla! Hallo, willkommen zum Schaumbad-Podcast. Mir tatsächlich menschlich gegenüber sitzt Peter vom Schaumbad. Hallo, Peter vom Schaumbad hinter der Plexiglasscheibe. Hallo. Hallo. Ja, ist tatsächlich eine Scheibe zwischen uns. Ja, ist komisch, gell? Schön, dass wir uns sehen. Du siehst. Aber, jetzt sehe ich wieder dein bübisches Grinsen. Ja, ja, jetzt kann ich wieder. Oh, du hast dein Mikrofon runtergeworfen. Dein Mikrofon steht. Wir sind heute bei mir in der Wanne, tatsächlich. Genau, wir sind heute in im Außenstudio, im Nichtraucherstudio. Genau. Und auch du hast den weiten Weg auf dich genommen. Ja, von der Couch, die du da hinten siehst. Ja, ja, jetzt sitzen wir in meinem Wohnzimmer, Jacuzzi sozusagen, mit einer Plexiglasscheibe dazwischen. Genau. Ja. Ich wollte heute eigentlich anders einstarten. Ich wollte sagen: Hallo. Hallo, willkommen zum Schaumbad, die Stoiber-Jugend unter den Podcasts. Stoiber-Jugend? Ja, kannst du dich noch Jugend für Stoiber, dieser Bundeskanzlerkandidat aus Bayern, Stoiber? An Stoiber kann ich mich erinnern, an die Stoiber-Jugend aber nicht. Die hießen tatsächlich Jugend für Stoiber, also Stoiber-Jugend. Okay. Stoiber, ja. Aber das passt zu unserem Podcast. Das ist eigentlich so, sie ist halt da, aber sie ist halt nicht so gefährlich wie die Hitlerjugend zum Beispiel, aber auch nicht so rockig wie die Turbo-Jugend oder so. Ja, aber wir sind weder jugendlich noch Stoiber-Fans, oder? Ja. Eher im Gegenteil. Ja. Naja. Ja. Macht dir nichts. Aber Stoiber kann ja auch nichts dafür, dass er senil und alt ist. Ich verwechsel den auch immer mit dem vom FC Bayern. Nee, ich verwechsel tatsächlich Stoiber und Oettinger sind für mich fast die gleiche Person. Echt? Für mich Beckenbauer und Stoiber. Die sehen auch genau gleich aus, sprechen beide so einen fiesen Münchner Slang. Stimmt, eigentlich ist das so ein magisches Dreieck an Verwirrtheit auch. Total. So. Ich weiß noch, früher gab es Erdinger Werbespots. So zu Stoiber-Zeiten. Und da hat Herr Beckenbauer mitgespielt. Oder war halt Testimonial in diesem. Und ich weiß noch, wie ich diesen Spot gesehen habe. Und eine Freundin von mir hat dann gesagt: Wie kann das eigentlich sein, dass der Bundeskanzlerkandidat Werbung für Bier macht? Ist das in Ordnung? Die hat es vollkommen ernst gemeint. Und dann war ich nämlich selber verwirrt: Ist das jetzt Stoiber oder Beckenbauer? Vielleicht war es sogar noch Schorsch, bla bla bla. Olli Dittrich hat irgendwann die Verarsche mit. Ja. Er der Beckenbauer-Imitator war. Aber also das ist tatsächlich ein magisches Dreieck, weil ich habe keine Sklaven in Katar gesehen von Beckenbauer. Hätte so auch von Oettinger kommen können. Oder der auch Stoiber. Zum Beispiel Filbinger, der ein strammer Nazi war, als Widerstandskämpfer gegen die Nazis gemacht hat. Also einfach mal Sachen verwirrt umdrehen. Funktioniert ja ganz gut. Klingt nach Olli Dittrich. Ja. Meinst du, Olli Dittrich war auch der Doppelgänger von Oettinger und von Stoiber? Könnte sogar sein. Ich weiß ja, warum bringst du Oettinger da? Was verbindet Oettinger mit Stoiber? Außer jetzt, dass es beides. Ja, so dieser verwirrte Vortrag über den Flughafen zum Beispiel. Charles de Gaulle, Transrapid. Der ist von Stoiber. Stimmt. Den hätte Oettinger aber genauso halten können. Richtig. Genauso wie We Are All Sitting in Van Boot von Oettinger bei der Kommission auch locker hätte Stoiber machen können. Der Boot also, ist voll. Ja, das ist einfach der gleiche Typus alter Mann. Ja, da hast du recht. Ja. Und ja, wie gesagt, wir starten mit dem magischen Dreieck. Für dich als Norddeutscher sind das ja auch, also der Oettinger hat einen sehr schwäbischen Slang drin. Alles und Stoiber einen sehr bayerischen. Ja. Und für dich klingt das ja exakt gleich. Für mich alles schwäbisch. Klingen die alle wie Schweizer. Ja. Ja. Genau, deshalb verwechselst du die öfters mal wahrscheinlich. Ja. Macht Sinn, ja. Ja. Schön. Wir machen heute 9 Pausen, weil wir hier drin nicht rauchen können. Oder ich nicht hier drin rauchen kann. Deshalb stellt euch mal ein auf mehrere Pausen. Aber wir schneiden das so, dass ihr es gar nicht merkt. Okay, machen wir das so heute. Ja. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Oh. Ich dachte, wir könnten nochmal Besuch gebrauchen. Oh ja. Und da jetzt aber Plexiglasscheibe und so weiter, wir auf dem, jetzt wo wir die Folge veröffentlicht haben, sitzen die Leute schon wieder zu Hause, weil wir am letztmöglichen Termin tatsächlich uns sehen auch, weil wir das schon lange verabredet hatten. Und dann dachte ich, da kannst du jetzt noch eine Person dazu. Das ist auch ein ganz falsches Signal. Ja. Sollte man nicht tun. Und deswegen habe ich einfach ein Orakel eingeladen. Oh. Die ist nicht wirklich vor Ort, weil die ist eigentlich schon seit 2000 Jahren tot. Ah, okay, die schalten wir aus dem Äther dazu. Die kann sich hier im Raum materialisieren, die atmet aber nicht mehr. Also die kann auch sprechen. Mhm. Das ist Pythia, das Orakel von Delphi, ja. Und da die hier eh in meine Wohnung rumgeistert, können wir die einfach dazu schalten. Perfekt. Also würde ich sagen, machen wir nach irgendeinem Block, also so ein halbes Stündchen oder so, und dann können wir die Pythia dazu holen. Und das ist die hohe Priesterin aus Delphi. Pythia. Der Orakelstätte, Delphi, kennt man. Delphi. Und die hat ja immer die Orakelsprüche gemacht. Und die oberste Priesterin, die die Sprüche verkündet hat, war die Pythia. Und die haben wir hier, können wir heute hier zu Besuch haben. Da freue ich mich drauf. Und ich dachte so als kleines Geschenk, weil wir haben ja eben auch Weihnachten, diesen Vorspann auch gehört, mhm. so als unsere kleine Weihnachtsfeier zur 50. Folge, schenke ich dir ein Orakel und auch mir, uns beiden, schenke ich ein Orakel. Und wir können mal einfach fragen, wie 2021 so wird. Und dem Orakel schenken wir ein bisschen Publicity. Ja. Ja. Hat man ja auch schon längst vergessen. Das ist ein Geben und Geben. Ja. Und auch den Hörerinnen und Hörern schenken wir. Ja. Solide Voraussagen für 2021. Genau. Wir haben unsere, wir müssen einfach was sehr Allgemeines fragen, was nicht spitz auf uns jetzt ist. Dass die Hörer auch was mit den Vorhersagen anfangen können. Ja. Also privates Glück würde ich jetzt mal ausklammern. Ja, ja. Nichts Privates fragen. Ich würd vielleicht die Pythia fragen, ob sie denn mal irgendwann aufhört, in meiner Wohnung rumzugeistern. Aber ja, viel Glück. Ja. was mir aufgefallen ist auf dem Weg hierher. Oh, das ist schön, ja. Füße sind ein wirklich komisches Fortbewegungsmittel. Füße? Ja. Oder? Le Pied. Also früher hat man ja Autos benutzt. Aber stimmt, ja. Heutzutage benutzt man irgendwie Füße. Stimmt. Ich finde, wir sollten wieder mehr Autos bauen und kaufen. Weil da hängt auch unser Wohlstand dran. Und das ist das Allerwichtigste. Es geht vor allem, bevor wir irgendwas machen müssen, müssen wir unseren Wohlstand verteidigen. Du meinst Wachstum auch? Nee, verteidigen. So wie es ist, soll es sein. Wir sollen reichen. Dann brauchen wir Wachstum auch. Wir brauchen mehr Autos. So funktioniert der Wohlstand. Ja, das eine. Eine geile Produkte kaufen. Das Innovationen sind auch nur so lange gut, solange sie zu mehr Konsum führen. Genau, ich war ja gegen Autos eine Zeit lang, jetzt bin ich wieder für Autos. Okay. Also muss ich mir jetzt einen anderen suchen, mit dem ich am Wochenende mal SUVs abfacke. Ja, genau. Schade. Ich fackel jetzt Füße ab. Okay. Dass die Leute wieder mehr Autos kaufen. Au! Entschuldigung. Eigentlich wollte ich es bei dir nicht machen. Aber halt einfach in die Wanne und dann hört es schon wieder auf zu zwiebeln. Hängt mal einmal kurz den Fuß raus, hat man sofort so einen kleinen Bunsenbrenner. Hast du extra so einen Fußbrenner gekauft? Sozusagen. Extra gekauft, ja. Wahnsinn. Jo. Wie laufen die Geschäfte, die Weihnachtsgeschäfte? Wen bringst du um an Weihnachten? Das ist ja jetzt unsere große Chance, Verwandte zu töten, die wir nicht mögen. Ach so, ja. Ich habe schon mal eine Liste gemacht. Du machst Großbesuche. Sozusagen. Ja, ich mache es ja. Alle, die ich halt nicht leiden kann, besuche ich an Weihnachten. Ja, das ist ein Plan. Ja. Vorher bin ich ja jetzt bei euch hier, also bei dir und dem Orakel, auf der Gangbang-Party. In Amsterdam. In Amsterdam. Mit meinen Buddies aus dem Orban-Kabinett. Ja, schöne Sache. Hast du mir eben erzählt vor der Folge, dass einer aus dem Orban-Kabinett einer homosexuellen Gangbang-Party erwischt wurde. Das ist so geil. Obwohl er eigentlich der homophoben Politik angehört. Der klang irgendwie so, ich hatte schon fast so einen ungarischen Einschlag, der homophoben Politik angehört. Stimmt, ja, das klingt ungarisch. Wort ist ja auch ungarisch. Ich glaube auch homophob dreht dir sofort die Zunge um. Also wenn du dich in dieses homophobe Denken, dann ist schon ein Teil deines Hirns schaltet einfach ab, auch automatisch. Weil du brauchst ja Platz für Hass, ja, und Wut. Ja, für Angst. Angst auch. Das ist ja, Homo, ja, das, ist ja, das, ja, das Paradoxe an diesem Begriff Homophobie, der macht ja keinen Sinn. Das ist ja keine Angst, sondern Ablehnung. Deshalb ist dieser, ja. Ich halte den Begriff für schwierig. Ich glaube, da haben, stimmt, wir schon mal drüber. Mal, könnten wir mal drüber reden. Ich haben wir wahrscheinlich in Folge 23 gemacht. Ja, irgendwas mit Ismus hätte ich gerne. Homo. Sexualismus. Aber Sexismus ist ja, dass du dein, stimmt, Geschlecht über andere. Vielleicht Heterosexualismus. Heterosexualismus, finde ich gut. Also die Heterosexualität über alles stellen. Ja. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Okay. Ich will nur, dass der Begriff Homophobie mal ersetzt wird durch einen Treffen. Heterosexualismus. Heterosexualismus. Ja. Okay, können wir bitte, also wir haben ja eine große Reichweite auch tatsächlich. Ja. Hier, unser Ansager und der große Mann im Podcast-Game, Marvin, der auch mal zu Gast war und auch noch mal zu Gast sein wird wahrscheinlich. Ja. Der mit seinem Vitamin-X-Podcast ja in ganz anderen Höhen unterwegs ist. Ja. Hat nämlich letztens seine Spotify-Playlist veröffentlicht. Mhm. Wir sind sein zweitmeistgehörter Podcast. Ah, okay. Ja. Jetzt rate mal, wird sein erstmeistgehörter Podcast. Oh, da habe ich einen Verdacht. Ja, äußere ihn mal einfach. Vielleicht mein Zweit-Podcast. Dein Zweit-Podcast? Ah, Fakt, von dem habe ich dir nie erzählt. Nee. Nur Marvin. Nee, ich schätze mal, Vitamin X ist. Genau, sein eigener Podcast ist auf Platz 1, finde ich. Ja. Ist sympathisch hört, und. Aber der hört auch einfach persönlich keine Podcasts. Das weiß ich von ihm. Okay. Deshalb, wahrscheinlich hört er in seinen mal rein und unseren alle 10 Jahre. Oder er hört seinen komplett und unseren so 5 Minuten oder so. Ja. Naja, liebe Grüße, du kannst doch mal gern zu Gast sein. Genau. Scheinbar hört er uns ja manchmal. Mhm. Ja. Als zweitmeisten Podcast. Genau. Hast du es bei dir auch geguckt? Was war deine Liste? Ich nutze Spotify. Ich habe ja noch dieses Apple Music drauf, weil ich immer kostenlos hatte. Da gibt es auch Podcasts. Da gibt es jetzt so eine fetzige Jahresrückschau und die Podcasts sind ausgelagert. Die nutze ich aber mit meinem Spotify Nicht-Premium-Account und da wurde mir dann nichts angezeigt. Ah, okay. Fand ich aber auch ganz gut, weil die Listen halt auch tierisch nerven. Also an dem Tag, wo Spotify die Listen veröffentlicht hat, war halt alle sozialen Netzwerke einfach nur noch mit Listen voll und gibt wenige Sachen, die mich interessieren und der gehört nicht dazu. Ja, ich habe nämlich auch mal reingeguckt aus Interesse für meinen, was denn meine Podcast-Top-Liste war, wo sehe ich denn das? Screenshots? Ja, ich guck mal. Bei mir Platz 1 war Fest und Flauschig. Okay. Geht ja nicht anders, weil wegen dieser täglichen Folge. Wahrscheinlich auch, ja. Dann Podcast UFO. Platz 3 ist Dictators. Okay. Ein Podcast über Diktatoren. Okay. Ja, bei mir wäre es ähnlich, nur dass der Diktatoren-Podcast wahrscheinlich ersetzt würde durch den Podcast von uns, der wäre auf Platz 1. Ich höre jede Folge von uns. Ja? Nein, Quatsch. Aber ist bei mir gar nicht drin, Mann. Tatsächlich, ich neuen entdeckt habe mit Sibylle Berg und einem anderen Mann. Mhm. WG Wesensfremd oder so. Der ist ganz nett. Ich mag Sibylle Berg. Ja, ich. Da kennst du so Promis? Kennst du prominente Personen? Also, ich mag alles, was Sibylle Berg zum Beispiel schreibt und auch, was sie so in den Medien macht. Tatsächlich ihren Podcast oder als sie damals bei Schulz und Böhmermann die Sachen gesprochen hat. Mhm. Aber kennst du auch so einen Promi? Ich weiß ganz genau, wenn ich Sibylle Berg treffen würde, in echt, würden wir uns nicht verstehen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, also es gibt so Leute, wo du das Schaffen auch ganz gut findest. Ich glaube auch Jan Böhmermann wäre so ein Mensch. Ja, ja. Wenn du den triffst. Florentin Will, stelle ich mir ganz ätzend vor. Ja. Also es gibt so Menschen, mit denen du privat nicht auskommen könntest. Die halt relativ prominent sind. Ja, und dann gibt es ganz coole, so wie Jean-Paul Pröhm, mit dem kann man auch privat mal ganz gut. Mit dem kann man auch einfach einen Podcast. Ich mache mit jedem einen Podcast im Endeffekt, ja. Ja, und so ist das halt. Also. Leute, die Comiczeichner sind zum Beispiel, mit denen würde ich mich auch nicht treffen. Hier so. Ja. Oder dieser Egon Feuerfeuer, das Egon dieser Strichmännchen macht. Oder. Heißt der eigentlich wirklich Forever mit Nachnamen? Forever und mit Vornamen Egon, das mag er auch sehr, wenn man ja, so anspricht. Egon ist ja geil. Also schreibt deutscher Vorname. Pumpt nochmal seine Comics auf Karo-Papier und schreibt ihn dann einfach an. Da freut er sich immer wahnsinnig, wenn man ihn mit Vornamen anspricht. Hey, Egon. Ja, schreibt ihn mal einfach. Cool, genug Name-Dropping. Die letzten 5 Minuten von unserem Podcast waren so wie die Timeline von Benjamin von Stuttgart-Barre in Instagram. Okay, wie der hat nämlich aus? Super viel Name-Dropping, die aber immer nur seine Produkte zeigen, also sehr viel Name-Dropping aber. Und er ist einfach fürchterlich unangenehm. Ja, so wie wahrscheinlich Jan Böhmermann und Sibylle Berg. Achso, nee, das, was er teilt, ist halt fürchterlich unangenehm. Also sein Kanal sozusagen ist fürchterlich unangenehm. Ah, okay. Weil eigentlich immer nur, wirkt immer so wie, hier guckt mal meine Buddies, aber in Wirklichkeit macht er damit nur Werbung für seine Produkte und zeigt, dass er eigentlich jeden kennt. Ja. Das ist dann auch so fürchterlich unangenehm. Ja, wenn jemand zu viel Output hat auf einem sozialen Kanal, dann entfolge ich denen auch immer, auch wenn ich die Person super geil finde. Ja, das ist einfach fürchterlich unangenehm. Kennst du Aurel Merz? Ja, kenne ich. Den mag ich eigentlich sehr gern. Der hat auch sehr gute Sachen. Und ist auf Twitter auch sehr witzig und unterhaltsam, aber einfach 25 Mal am Tag. Oder pro Stunde. Es ist einfach fürchterlich unangenehm. Es ist einfach zu viel. Und dann habe ich ihn wieder entfolgt. Weil meine Bubble sowieso, wenn er mal was Gutes, also die guten Sachen von ihm werden dann irgendwie geretweetet und dann hast du es ja eh in deiner... Stimmt, daher kenne ich die auch, weil die tauchen bei mir einfach bei Instagram zum Beispiel im 10er-Block dann auf. Die kann man dann schön auf der Toilette mal seine besten Tweets durchlesen. Aber wollen wir uns, wir hatten ja 2020 vielleicht auch egal, uns darauf einigen, dass wir vielleicht jetzt einfach sagen, 2020 fürchterlich unangenehm. Fürchterlich unangenehm, ja. Hat interessant angefangen, hatte dann eine komische Wendung und dann wurde es irgendwann richtig beschissen. Ja, war irgendwie insgesamt dann fürchterlich unangenehm. Ja, genau. Weil dann hätten wir vielleicht auch, egal für 21, da können wir nachher das Orakel dann auch befragen, ob das auch wirklich stimmt. Und ob es ein gutes Motto hat. 2021 vielleicht auch egal ist. Ja. Was hast du, wie hast du es gerade genannt? 2020 ist das Jahr was? Fürchterlich unangenehm. Fürchterlich unangenehm. 2020, weißt du, wie so ein Autobahnschild, du fährst die Autobahn lang und dann kommt irgendwie Rothenburg ob der Tauber, größtes Spielzeugmuseum Osteuropas. Achso, diese braunen Schilder. Genau, so ein braunes Schild und dann einfach steht irgendwo auf der Autobahn, irgendwo auf der A3 zwischen Fulda und Kassel steht auf einmal einfach so ein Schild, groß 2020 und darunter einfach in weißer Schrift, fürchterlich unangenehm. Und dann könnte man... Braun im Hintergrund. Diese klassischen Kultur... Schilder. Und da könnte man tatsächlich auch mehrere davon auf Autobahnen setzen, dann einfach. Denn die Leute halt einfach auch so. Aber das ist mir zu konkret. Die Autobahn wird so eine Zeitreise. Ja, mir ist das aber zu konkret. Ich mag dieses vage, ja, das egal, ja, das vielleicht, ja, das fast, ja, das. Irgend so schwer greifbare Wörter wie vielleicht, fast, fürchterlich unangenehm halt. Oder ein, oh, also kein Ja, da sondern bin ich dabei. Ein J-O-A, aber auch das J ist nur so wie ein H gesprochen. So. Ja. So. Wie weit kannst du zählen? Ja. 2020. Ja, so kann man es machen. Nee, ich bin für fürchterlich unangenehm. Ich habe jetzt schon per PayPal habe ich jetzt schon eine Überweisung an den Bundesland Hessen gemacht, damit die das noch hinter Fulda aufstellen. Dieses Schild. Ja, habe ich jetzt schon bezahlt. So ein Schild kostet, glaube ich, 15.000 Euro. 15.000? Wie viel hast du überwiesen? 15 Euro. 15 ja. Euro, okay. Also, ich ich habe schon 150 Euro und ich hoffe, die sehen da Komma nicht. Dass sie denken, ach, da ist ja der gesamte Betrag. Ah. Ja. Ich meine, die haben ja auch Geld in Hessen. Die haben... Die Commerzbank. Die haben die Commerzbank. Die haben irgendwelche Zementwerke. Zementwerke. Die haben Apple Watch. Die haben einen großen Flughafen. Den größten Deutschlands. Ja, Kassel-Calden. Ja. Auf Kassel-Calden. Den größten Flughafen der Welt. Den größten Flughafen Kassels. Und der bringt, glaube ich, ganz gut Gewerbesteuer rein, wovon man sich auch mal ein paar braune Schilder kaufen kann. Ja, und ich wollte ja eh zwischen Kassel und Fulda. Von daher passt das ja. Wer hat eigentlich die Schilder bezahlt, die ehemalige innerdeutsche Grenze? Die hat... Hat es Thüringen oder Hessen bezahlt? Ich würde sagen... Hat es Bayern oder Sachsen bezahlt? Also ich überlege gerade, wer könnte das bezahlt haben? Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt? Vielleicht Hannelore Honecker? Oh ja, mit den Mit dem Nazi. Hieß die Hannelore Honecker? Na, Margaret. Margaret Honecker. Stimmt, Hannelore Kohl. Ja. Ja. Kohl und Honecker sind egal, für mich auch egal, was passiert, wir landen immer bei Bürgermeistern, sag ich schon, bei Bundeskanzlern. Ja. Ach so. Und ja, gut, Herr Helmut Kohl ist unser Vater, das weiß man seit Folge 27. Also, noch ein guter Launeffekt. Autobahnen gehören doch dem Bund, nicht den Ländern, deshalb bezahlen die schön die Schilder. Meinst du, der Bund zahlt Schilder für eine Stadt, wo die Werbung machen für irgendwas? Willst du noch einen Pilz geben? Ich habe noch eins, danke. Ah ja, sehr schön. Ich weiß es nicht, aber es ist auch egal, weil deins ist ja schon bezahlt. Also das. Mein Schild oder? Das, ja, du hast doch jetzt bezahlt. 2020, fürchterlich. Ja, ja, das steht eigentlich jetzt schon. Also, und wenn jeder tausendste Hörer von uns 15 Euro überweisen würde, dann könnten wir sehr viele Schilder machen auch. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir das uns für nächstes Jahr vornehmen, mehr Schaumbad-Schilder. Auch einfach das Schaumbad, deutsches Kulturgut. So auf am Stuttgarter Kreuz. Es muss dann überall, genau, in Stuttgart muss einstehen und in unseren Geburtsstätten. Ja. Heidenheim und Prüm. Bist du auch in Prüm geboren? Ich bin auch in Prüm geboren. Ja, ich bin auch in Heidenheim geboren. Und dann heiße ich zufällig noch so. Alles verrückt. Es ist, ich heiße, eigentlich müsste es Peter Heidenheim heißen. Ja, aber es war ein Nazi. Peter Heidenheim? Nee. Achso. Peter vom Schaumbad ist einer. Nee, komm. Nee. Manche Leute halten dich für einen. Ist vielleicht Heterosexualist. Aber kein. Ich bin verdammt nochmal Rassist, aber kein Heterosexualist. Nee? Irgendwie so. Baut euch euren Gag selber zusammen. Ja, ihr faulen Wichser. Ah. Mm. Ah. Da ist das W-Wort. Die vulgär. Ist vulgärt. Ist vulgärt. Ist vulgärt. Ist vulgärt. Noch ein Penis-Gag in der Hosentasche? Ja, oder ein Penis in der Hosentasche? Nee, ich frag dich. Ach so, nee, ich habe jetzt keinen. Du hast keine Penis-Gags. Ich hätte noch ein ernstes Thema tatsächlich. Ich oder auch. Im Gedankengang. Wollen wir erstmal dein ernstes Thema machen? Ja. Ich bin da mit einer Verschwörung auf der Spur. Ich auch. Ja? Nee. Es sollte ja am Donnerstag sollte ja eine Live-Show im Juha West stattfinden. Ach. Sprechen wir darüber oder ist das geheim? Nee, das ist nicht geheim. Ja. Wurde ja abgesagt. Ja. Aus Krankheit. Genau, ja. Aus Krankheit. Ja. Ich glaube nämlich, dass ein Schaumbad-Fan, irgendein durchgeknallter Schaumbad-Fan, so wie der Typ, der John Lennon erschossen hat, ungefähr in der Art. Der verhindern Fan, wollte. Wollte das verhindern und hat den Veranstalter dieser Live-Show ins Bein geschossen. Weil er nicht wollte, dass das Schaumbad zerbricht. Und weil einer von den Schaumbad-Leuten fremd geht. Also das war das Gehirngespinst von diesem verrückten Typen. Warst du der Typ? Nee, du hättest ja zugeschaut, gell? Also wird ja auch nochmal passieren. Wird ja im Januar nochmal passieren. Ja, ja, ja. Wir dürfen das jetzt ganz laut sagen. Wenn es den Typen wirklich gibt, dann versucht er das ja nochmal. Ja, und nachher kommt so ein Krieg- und Freitag-Fan. Oder so verletzte ein Freitag-Podcast-Fan mit der anderen Person. Ich hätte ja mit einem anderen Podcaster. Ja, ja, genau, genau. Wo wir gar keinen Podcast gemacht hätten. Wir hätten ja noch weniger Konzept gehabt. Ja, genau. Ja. Aber dieser verrückte Schaumbad-Fan, dieser John Lennon-mäßig verrückte Schaumbad-Fan, dachte vielleicht, da zerbricht gerade was. Ja, das haben wir vielleicht auch falsch kommuniziert, weil kein Podcast ist, ja. Ja. Ich meine, sonst hätte ich das ja auch nicht gemacht. Du wärst ja sogar für die Technik ja vor Ort gewesen. Stimmt, ich betrüge ja nicht meinen Xiaomi-Partner vor dessen Augen vor laufenden Kameras. Das ist wie wenn du, sagen wir, du betrügst deine Frau, lädst dir einen Callgirl ein oder so. Ja. Und du lässt dann deine Frau aber das filmen. Ja. Ja, ungefähr so dachte dieser Typ, der Florian das Bein umgetreten hat. Ja. Entschuldigung, das war viel zu. Aber der war hier schon mal zu Gast. Ja, aber. Tritt ja auch als Veranstalter. Aber Florian könnte auch ein Tarnheimer sein. Ja, außer, und er hat zwei Beine. Also wer weiß, ob sein zweites Bein den 14. Januar übersteht. Also vielleicht auch, wenn er ein richtig krasser Schaumbad-Fan ist, vielleicht sollten wir ihm da jetzt auch im Gewissen reden. Vielleicht auch ihr. Wir sollten das neutral halten. Wir gehen jetzt von auch Frauen begehen Gewaltverbrechen. Deswegen sollten wir ganz auch Frauen mal hören, das schauen. Also, liebe Person da draußen, die denkt, die Live-Show, die ich da mit dem Lux gemacht hätte, würde der Schaumbad zerbrechen. Keine Sorge, das ist kein Podcast. Wir sitzen da vor einer Kamera. Das ist kein Podcast, es ist besser. Wir haben noch weniger Konzept. Das ist ohne diesen komischen Nazi und mit einem geilen Comiczeichner. Ja, obwohl der von der Laune her tatsächlich manchmal auch Nazi ist. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Er ist schwäbischer. Ein Launen-Nazi. Er ist schwäbischer. Ja. Man aber, kann ja auch Nazi sagen, ohne Nationalsozialist zu meinen, so wie Grammatik-Nazi. Genau, ja. Und er ist ein Launen-Nazi. Ein Launen-Nazi. Ja. Aber auf jeden Fall, du musst nichts befürchten. Komm nochmal her, du sitzt jetzt gerade zu Hause, weil woanders kann es gar nicht sein. Vielleicht ein kleiner Spaziergang, aber da passiert nichts, wirklich. Lass Florians Beine in Ruhe. Ja, also da passiert wirklich nichts. Mach dir keine Sorgen. Gut, ich finde aber gut, ja, ist eine Verschwörung, ist ja, eine Verschwörungstheorie, genau. Ist es noch nicht ganz bewiesen. Ich finde auch, vielleicht hat er sich auch so irgendwie verletzt. Die Struktur der Szene hat zu wenig Verschwörung, deswegen gerade so im Juha West rum eine Verschwörung mal aufbauen ist ganz gut. Ja, ja, ja, es gibt ganz ja, alles zu harmonisch in dieser ganzen Bubble, von daher alles gut. Du, ernstes Thema. Jetzt hast du ein ernstes Thema. Nee, noch ernster als meins? Noch ernster als noch meins. Oh shit. Nehmen wir mal an, oh, du knackst sogar richtig. Nehmen wir mal an, es gäbe nicht das Verbot auf Bundesebene als Gesetz, dass du als Pippi Langstrumpf verkleidet zur Arbeit gehen kannst. Also du dürftest rein gesetzlich als Pippi Langstrumpf verkleidet zur Arbeit gehen. Würdest du dann dahin gehen als Pippi Langstrumpf? Ist es, weil du es darfst? Ist es denn verboten? Nö, ist nicht verboten. Okay, deshalb mache ich es auch täglich. Ob ich es tun würde, wenn es verboten wäre? Oder was ist die Frage? Ich habe es nicht ganz verstanden. Entschuldigung, ich bin unschlau. Die Sache mit den meisten Corona-Maßnahmen ist ja, die machen total Sinn. Ja. Und viele sind halt Gebote. Ja. Und dann wurde immer geschrien, das müssen wir jetzt gesetzlich festsetzen. Mhm. Aber das ist auch nicht gesetzlich verboten, als Pippi Langstrumpf verkleidet zur Arbeit zu gehen. Du tust es aber trotzdem nicht, weil dir deine Vernunft sagt. Und ich möchte damit nicht sagen, dass die Politik jetzt mal die Leute einfach machen lassen soll, sondern ich möchte damit an die Leute appellieren, dass sie doch einfach mal vernünftig sind. Also nur weil nicht verboten ist, muss ich doch nicht tun. Also war jetzt fast die Diskussion der letzten anderthalb Monate zusammen. Okay. Und scheinbar, da wir den Lockdown Light nicht vernünftig rumgebracht haben, scheint man doch mehr Verbote zu brauchen, weil es sehr traurig ist. Ja, es muss halt erst, was jeden Tag 500 Leute sterben. Und dann muss man halt mal verboten. Aber dann müssen wir doch auch erstmal verbieten. Ja. Und deswegen aus Protest werde ich nächstes Jahr nur als Pippi Langstrumpf verkleidet zur Arbeit gehen. Ja. Machst du dann so Draht in deine Haare? Da gibt es Perücken. Ich war tatsächlich, also du machst eine Perücke. Okay. Ich war tatsächlich mal als Kindergartenkind. Ah. War ich ein Jahr Pippi Langstrumpf. Fand ich cool. Im katholischen Rheinland in den 80er Jahren. Ja, aber Thema war halt tatsächlich Idole irgendwie, glaube ich. Ja, okay. Und mutig. Ich fand Pippi Langstrumpf, ich weiß auch gar nicht, Annika ist langweilig, das ist ja die Freundin. Ja. Aber wie heißt denn der Kumpel nochmal von Tommy? Tommy. Ja, als Tommy gehen, also in der Kochhose und im 80er-Jahre-Pulli. Ja. Also wenn du die Verfilmung so vor dir hast. Nee, Pippi Langstrumpf ist super. Das ist in den 80er-Jahren in katholischen, ländlichen Gegenden, muss ja nicht katholisch sein, in ländlichen Gegenden, ungewöhnlich, dass ein Junge sich als Mädchen verkleidet. Ja. So mache ich das. Deshalb. Da haben ja sehr viele Heterosexualisten immer gelebt. Genau, und den Heterosexualisten habe ich damit einen Spiegel vorgehalten. Sehr gut. Ja. Kindergarten oder Grundschule? Kindergarten. Weißt du? Man. Ja. Danach war ich aber auch tatsächlich nie mehr an Homosexuell. Als Frau verkleidet. Irgendwann habe ich aufgehört, mich zu verkleiden. Meine letzte Verkleidung war Jesus, der kam katholisch in Rheinland noch weniger. Der kam wirklich sehr schlecht. Echt? Ja. Ich habe mich, glaube ich, bei meiner letzten Karneval oder Fasching hieß es ja bei uns, war ich als Frau verkleidet. Okay, siehst du mal. Ja. Du wärst auch eine hübsche Frau. So mit, da war ich 14, 13. So vielleicht. Glatt rasiert. Du bist ja ziemlich bärtig im Moment. Bin ich so bärtig warst du lange nicht mehr. Ja, weil wieso sollte man sich rasieren? Das ist doch Corona. Ja. Ich sitze nur zu Hause und spiele Call of Duty. Wer hat da Zeit zum Rasieren? Ja, wer hat da Zeit? Also Wer bei hat da mir ist ja Zeit? nicht so, dass ich mich vernachlässige. Ich habe einfach nur keine Zeit, weil ich so viel Call of faulenzen Duty. muss. Bist du auch der große Spielehit diesen Winter ist ja scheinbar Cyberpunk Cyberpunk. 2077 kam Sag mal gestern kurz. raus. So wie Sascha Lobo. Cyberpunk. Bist du Ja, da interessiert dran? kam gestern raus. Ich hab schon angefangen zu spielen. Okay. Gut. Ich habe jetzt 4 Wochen Urlaub. Ich weiß schon, was ich machen Cool. werde. Sehr gut. Finde ich gut. Hm. Man muss sich auch beschäftigen. 4 Wochen Podcast-Urlaub. Nee, ich glaube, wir machen eine Katzenwäsche Ja, zwischendurch. auf jeden Das ist ja unser Fall. neues Ja, Format, das mal ist ein unser bisschen im Ding. Urlaub Jetzt wäre arbeiten. die Katzenwäsche aus und wir machen jetzt erstmal eine Pause. Wir machen Und eine ich glaube, danach Pause. haben wir ein Orakel Ich da. rauche 12 Zigaretten. Und wir haben danach ein Orakel da. Und dann rauche ich nochmal 12 Zigaretten. Ja, das Orakel wird super geil. Ja. Ich muss dir auch jetzt, ich muss hier drin jetzt so langsam, also Dimmen. in der Orakelstätte ist, da war, also die haben ja Tieropfer damals gebracht. Und die Pythia war auch manchmal ein bisschen drauf und jetzt, wird vermutet, dass das Orakel von Delphi so nebulös war, weil da ganz fiese Dämpfe aufgestiegen sind in dieser Wesgrube. Also das Orakel eher tatsächlich durch die Dämpfe beeinträchtigt war und deswegen so nebulös geredet hat. Die waren halt drauf die ganze Genau. Zeit, die Und deswegen Einzigen. muss ich jetzt tatsächlich, weil das, die Pythia mittlerweile als vegetarisch lebt, werden keine Tieropfer Ah. mehr abgebracht, aber ich muss jetzt tatsächlich 100 Menschen. Rosenkohlröschen da reinwerfen und eine Möhre köpfen. Und Möhreköpfen. Rettich ausbluten lassen. Ein Blumenkohl Ja, Blumenkohl ist noch? riskant, wenn du Rosenkohl hattest. Also die Kohlquote darf nicht zu hoch sein. Sind wir schon wieder bei Bundeskanzlern? Ja. Und wir kommen immer wieder zu Papa. Immer wieder bei Papa, Papa. Helmut. Helmut Also, Rosenkohl. kleines Päuschen, lehnt euch zurück, ihr hört dann, und das habt ihr lange nicht mehr, einen geilen Xiaomi-Beat oder eine lustige Werbung oder. Oder irgendwas Griechisches. Ja, Mario Basler, wie er darüber redete, seine Füße blutig hatte. Genau. Oder irgendwer aus Elmshorn in Schleswig-Holstein. Oder Bis so. gleich. Ist es wichtig, dass die CSU auch eine Frau als Bundesministerin stellt? Es ist immer wichtig, Frauen richtig mit zu beteiligen. Wir haben auch viele in Berlin, die für vieles in Frage kommen, aber wir haben uns gestern verständigt, dass. So, willkommen zurück aus dieser wohlverdienten Pause. Jetzt mit einem frisch materialisierten Gast aus dem Weltraum, in Griechenland geboren, lange im Weltraum gelebt, jetzt im Schaumbad in unserem Außen-Nichtraucherstudio. Herzlich willkommen, Pythia. Hallo Pythia aus Delphi. Dankeschön, Dankeschön. Ich muss nutze nur kurz in deiner Einführung. Also die spukt schon seit einer guten Dekade auch in meinen Wohnungen Ja, rum. aber lebt im Weltraum, oder? Also ist Lebte im Weltraum, die hat sich irgendwie eingenistet. Aber umso schöner, jetzt kann ich dir ein Geschenk machen. Also hier ist Pythia zu unserer 50. Folge. Die kann uns alles in der Zukunft beantworten. Das ist ihre große Kernkompetenz. Das Weltall ist kalt. Es ist kalt, da. Ja. Das war meine erste Frage. Danke, dass du mir die vorweggenommen hast. Entschuldigung. Ist es nächstes Jahr auch Ich kalt wusste im das. Weltraum? Ja. Ja, okay. Wow. Okay, Also also, wir ich bin werden, fertig. ich bin mir auch relativ sicher, das ist ja auch so bei der Orakelsache und ich versuche das ja auch schon seit Jahren, du wirst keine richtig klaren Antworten bekommen, manchmal schon. Manchmal Ah, schon. das ist gut, sie lacht, das ist ein gutes Zeichen. Manchmal wirft sie mir auch einfach Bücherregale um. Du bist das. Vielleicht. Vielleicht. Wenn sie Das sich ist sehr, sehr materialisieren vage. könnte. Okay. Schade, ich dachte, wir kriegen konkrete Antworten. Na, Pythia, wie schauen geht's wir dir? mal. Wie hast du es gefunden, den Weg hierher? Oh, sehr schön, sehr schön. Die Weihnachtsdeko hat mich geleitet. Ah ja, wie Die der Lichter. Stern von Bethlehem. Die Pythia von Bethlehem. Genau. Also hast du gut gefunden, weil sonst nehmen wir ja woanders auf. Hast gut gefunden. Ja, Ja, mit was doch. bist du da? Mit Füßen, mit Öl, mit Wurst, Mit den Winden der Pythia. mit den Winden der Pythia. Natürlich. Woher kommt dein Name, Pythia? Hat das was mit Schlangen zu tun? Das kann sein. Okay, ich merke schon, in welche Richtung das geht. Ja, ich hab ja nicht gesagt, dass es ein sehr konkretes Geschenk wird. Okay. Wir haben ja. Ein Orakel hier. Bitteschön. Jetzt dürfen wir einfach Fragen stellen. Genau. Also, ja, Bezug ist gut, aber wir können auch so Fragen Ich dachte stellen. Konkret für 21. 21 ist super. Also, ich will wissen, was 21 passiert. Deswegen gönn dir eine Frage. Darf ich anfangen? Ich muss nochmal kurz einen Rettich opfern, damit die Püti ja glücklich ist. Okay, jetzt, Seit wann bist du eigentlich Vegetarierin, Püti? Ja? Schon immer. Schon immer? Weil früher wurden ja Tieropfer gebracht. Wurdest du da wütend dann auch? Ich habe einfach immer einen Scheiß erzählt. Okay. Aber mit einem Rettichopfer bist du viel zufriedener, gell? Ja, gut, dann würde ich nochmal einen Rettich hier in diese Wohnzimmergrube werfen. Ja, alles okay. Klar. Das sind meine zweitliebsten Opfer. Gut. Rettich? Ja. Was hast du gegen Rettich? Was ist dein verficktes Problem mit Rettich? Ich hasse Rettich. Pass auf, die kann sich sofort dematerialisieren. Also ich werf dir noch ein paar Rosenkühlchen rein. Sorry, ich hatte ein schwieriges Jahr. Und einen Schnittlauch. Oh Gott, das wird gefährlich. Aber stell dir eine Frage, vielleicht, wenn sie im Workflow ist. Ich fange mal mit einer nicht so konkreten Frage an. Hau rein. Werde ich nächstes Jahr ein Gebäudereinigungsunternehmen gründen? Wenn du jetzt die falsche Antwort, bricht eine Welt für mich zusammen. Die Sterne stehen unklar. Oh, Gott sei Dank. Das heißt es möglicherweise. Möglicherweise. Aber vielleicht auch nicht. Eher nicht oder eher schon? Die Sterne sagen eher ja. Eher ja? Ja. Okay, sagen wir mal, ja, ich werde das tun, ist eine 5. Und nein, ich werde es nicht tun, ist eine 1. Wo bin ich da? 3,5. Merk mal, ich habe nämlich gehört, die Püti hat mal ein Fernstudium in Soziologie gemacht. Ja, ich glaube, ja. 1020 ist das ordinal skaliert oder scheinkorrelationisch? Es ist eine richtige Scheidenkorrelation. Scheidenkorrelation? Hast du das nicht gesagt? Schein. Also, oder aber, Scheide. Aber da müsste ja irgendwas zum Korrelieren da sein. Ja, ach, ihr Kauf dir Ihr Dackel. Wissenschaftler. Kauf dir einen Dackel, dann wird das was mit der Gebäudereinigung. Ich muss dir einen Dackel kaufen. Wenn ich mir einen Dackel kaufe, mache ich ein Gebäudereinigungsunternehmen auch. Eindeutig. Weil ich dachte mir, neulich bin ich an einem Gebäudereinigungsunternehmen. Achso, ich dachte, dass ich bin an einem Gebäude vorbeigegangen. So, wer macht die eigentlich sauber? Das war deine Frage dann in deinem Kopf. Du hast ein Gebäude, wer macht die eigentlich sauber? Das könnte ich doch machen. Oder ich mache es nicht, sondern ich stelle Leute ein, bezahl die komplett beschissen und die machen das. Und ich krieg die Kohle. Ah. Also ist eine Idee, oder? Pythia sagt, ein Unternehmen mit Zukunft. Ja, das könnte man doch allgemein als Wirtschaftsform machen. Dass man irgendjemand sackt die Kohle ein und bezahlt Leute dafür beschissen. Ah, ja. Könnte man auch mit Versandhandel, Fleisch, Lebensmittel insgesamt. Noch schlauer wäre tatsächlich, ich frage die Pythia einfach. Pythia. Wäre möglich, wenn ich den Leuten einfach die Brunnen klaue und das Wasser da abzapfe, dass ich ihnen danach in Plastikflaschen verkaufen kann? Ja. Cool. Was hast du gefragt, ob das möglich wäre oder ob das eine gute Idee wäre? Ob das möglich wäre. Ja. Ja. Hältst du es für eine gute Idee? Nein. Hat dir die Frage Hans-Werner Nestlé, nee, der ist Franzose, Jean-Pierre Nestlé, Jean-Paul, vor 100 Jahren auch gestellt? Ja, aber er hat ein Lamm geopfert. Okay. Er hat trotzdem nicht getan, was ich gesagt habe. Hast du gesagt, damals? Ja. Was ist das? Voll Assi, Alter. Ja. Peter. Ja. Nein, Peter. Warum kommt er überhaupt zu mir her, wenn er überhaupt nicht zuhört? Macht, was er will. Scheiß Jean-Pierre. Ich würde dir auch nicht raten, die Pythia Putain zu nennen. Dann dematerialisiert die sich sofort. Oder du hast den Cider im Gesicht, den sie da trinkt. Okay. Wie macht man das eigentlich als nicht materielles Wesen zu trinken? Sippst du es dann unten direkt wieder raus? Ich kann mich ja materialisieren. Ah, okay. Kurzfristig. Und dann auch komplett komplexes Verdauungssystem mitmaterialisiert. Natürlich. Weil es ist ja schon, na gut, es ist nicht so schwer zu verdauen, Apfel. Es ist, ich kann sogar viel besser verdauen, als ihr es jemals könntet. Geil. Peter, ich muss ehrlich sagen, da die ja hier häufiger mal rumspukt, die stopft sich voll. Und wenn die sich dematerialisiert, hast du die ganze Satsche einfach drin. Aber das nimmt sie nie wahr. Also die wird ja dann einfach, dann ist alles Material weg und übrig bleibt eigentlich nur das, was sie konsumiert hat. Ja. Ich hatte hier schon Eine komplette Kässpätzle in der kompletten Wohnung. Überall. Wie sieht es aus, so ein Dematerialisieren? Ist so ein Puff und alles spritzt rum, die ganzen Kässpätzle, oder glibberst du so langsam weg? Das sind die Winde, der Püt hier. Ah, die pupst sich weg. Ach übrigens, es ist besser geworden mit dem schlimmen Durchfall. Jean-Paul. Was? Ich bin doch hier. Du hast schlimmen Durchfall? Nee. Oder du? Was erzählt sie denn da? Ach, weil ich pupsen gesagt habe. Die ist schon rachsüchtig. So sind Orakel. So sind Orakel allgemein. Gütier, darf ich dir trotzdem auch eine Frage stellen? Ja. Ich muss die HörerInnen jetzt auch noch kurz abholen, aber tatsächlich war es so, dass ich den Tod von Thomas Gottschalk für das Jahr 2018, 2019... Thomas Gottschalk ist tot? Nein, ich frag dich ja. Ruhig. Also ich habe schon 3 Jahre lang in der Jahresvorhersage gesagt, Thomas Gottschalk würde erwischen. Ich möchte das nicht mehr. Ich mag Tommy. Aber wird Tommy 2021 überstehen? Die Chancen stehen gut. Puh. Noch ein Jahr Thomas Gottschalk. Noch ein Jahr Thomas Gottschalk. Okay, wen töten wir dann nächstes Jahr? Markus Lanz. Markus Lanz, okay. Okay, Pütje hat Markus Lanz getötet. Ja, das ist schade. Markus Lanz. Wer macht dann die Jahresrückblicke schon im November? Wer moderiert die? Ach, dann macht Johannes Und Bittauer. Wer moderiert Markus Lanz? Also die Show. Die Sendung. Die heißt doch, nee, Lanz heißt die. Wer moderiert Lanz dann? Vielleicht hat er noch einen Bruder, Hans-Werner Lanz. Der könnte das dann machen. Was ist denn heute mit Hans-Werner? Weiß nicht, Hans-Werner Erdl? Nee, das können wir doch fragen. Wer moderiert dann Markus Lanz? Thomas Gottschalk. Ah, Tommy kommt zurück. Der lebt ja noch. Ja. Und Thomas Lanz, Markus Lanz ist tot. Da habe ich noch eine Anschlussfrage. Ja. Wird Wetten, dass zurückkommen 2021? Nein. Oh, schade. Peter, stell deine Frage, ich muss kurz weinen. Darf das Jahrtausend jetzt Bier kaufen? In Amerika. Oh, der dauert ein bisschen, Moment. Hochintelligenter Humor. 2021 darf das Jahrtausend jetzt Bier kaufen in Amerika. Und könnt uns auch einen Sixer mitbringen, oder? Weil wir saufen jetzt schon Coopers Cider. Stimmt. Warum bringt das nicht einfach mal was mit? Das Orakel oder das Jahr? Das Jahr könnt auch mal einen Sixer einfach vorbeibringen. Jetzt ist natürlich die Frage, darf es? Es darf. Es darf eigentlich auch schon länger auf seinem Ausflügen nach Europa. Darf es auch nach 8 noch raus, das Jahr? Nicht in Baden-Württemberg. Sehr gut. Gutes Jahr. 2021 dürfen wir nie nach 8 raus. Das geht jetzt ein Jahr, ja. Das kann sein. Ah, die Pütia ist so zuverlässig. Ich finde das gut. Ja, weil alle Anzeichen sprechen ja dafür, das wird gerade ein Polizeistaat errichtet. Das ist ja keine Maßnahmen, die irgendwie Sinn machen, um die Pandemie zu bekämpfen, sondern da ermächtigt sich jemand. Ja, Peter, natürlich. Und deshalb fahre ich auch morgen wieder nach Berlin zum Demonstrieren. Ja, ist das okay, Orakel? Ja, das ist natürlich wichtig, weil das ist genau das, was passiert. Das muss wissen, wisst ihr doch, oder? Das ist wichtig, dass ich es tue. Jetzt siehst du sie in der Querdenker-Rollenspiel. Ich fühle mich wie an einem AfD-Stammtisch jetzt. Ja, weil mit den Orakeln ist immer so eine Sache. Meine Freiheit ist in Gefahr. Meine Freiheit ist in Gefahr. Die von den anderen ist mir scheißegal. Es geht mir nur um mich, weil ich bin der Mittelpunkt des verfickten Universums. Das kannst du bestätigen als Universum. Ich bin der verfickte Mittelpunkt. Ja, aber ich bin auch schon von materiellen Menschen. Oh Gott. Die kann auch Blitze schießen. Müssen wir echt aufpassen. Deshalb, wenn meine Freiheit in Gefahr ist, meine persönliche, dann darf ich nach Berlin fahren zum Demonstrieren, finde ich. Ja, also wenn... Weil alle anderen Menschen sind scheißegal, nur ich zähle. Nur ich zähle. Wenn du dich in Gefahr siehst, dann fahr gerne nach Berlin. Geh in die Menschenmasse dieser Menschen, die niemals Masken tragen. Nee, meine Freiheit ist in Gefahr. Fühl dich dort sicher. Es geht nur um mich. Alles geht nur um mich auf der ganzen Welt. Weil ich bin Gott. Wie hieß der Bürgermeister? Ballweg. Palmer? Palmer. Boris Palmer. Nee, Ballweg. Kandidat oder? Dieser Querdenker. Ach so, der. Genau, du, ich dachte, du spielst gerade Michael Ballweg. Ja, nee, ich wollte damit nur... einen normalen Bürger spielen. Ich, ja, genau, einen normalen Bürger. Normalen Bürger. Keine... Weil ich denke auch mal quer, ich denke auch mal quer. Gerade Ausdenken ist ja total lame. Ja, fand ich ein sehr schönes Rollenspiel. Das war ein bisschen so wie beim Podcast-UFO, wenn die Rollenspiele machen. Finde ich auch schön, dass das Orakel das auch sofort aufgegriffen hat und nur ich mich unwohl gefühlt habe. Darf ich eine Frage wieder stellen, Arthur Orakel? Ich habe eine gute. Ich habe doch erst diese Gebäudereinigungsfrage. Ach nee, ich habe ja auch mit diesem... Ja, du hast ja einen Querdenker-Scheiß. Ja, okay. Ja. Sorry. Pass auf, ich habe nämlich eine wichtige Frage. Aber ich bin der Mittelpunkt der Welt. Ich will meine Fragen stellen. Ja, stell doch. Nee, stell noch eins. Ich möchte... Zwar. Nee, nachher demonstrierst du hier wieder im Schaumwald. Dann hat man die ganze Zeit so... Paul... Und wir sind das Peter. Wir sind das Peter. Wir sind das Peter. Nein, bitte, mach du. Pythia, ja. Hast du Angst, dass dich das gleiche Schicksal ereilt wie Krake Paul? Krake Paul? Der Tintenfisch-Orakel, die Weltmeisterschaftsergebnisse 2010 vorhergesagt hat. Ist Paulchen was passiert? Paul ist danach im Kochtopf gelandet. Oh. Echt, im Kochtopf? Monster. Ich dachte, der ist an Krebs gestorben. Nö, der hat ja im italienischen Restaurant einfach, der war ein Snack. Soweit ich weiß. Ist mir auch egal. Hast du Angst, dass du gegessen wirst 2021? Nein. Okay. Nein. Aber ich. Paulchen wurde gegessen. Es war einer meiner liebsten Kollegen. Und auch ein guter. Habt ihr so einen Orakel-Stammtisch, wo ja, ihr euch alle trefft? So Mentalo aus King of Queens, dieser Kopf, der ja, immer vorher sah? Ja, natürlich. Dann noch nach das Huhn, das immer die WM-Ergebnisse vorhergesagt hat. Die Schafe, die WM-Ergebnisse vorher gesagt haben. Ja, also die Trottel vom EM-Tisch. Genau, die Trottel vom EM-Tisch. Die mag aber keiner wirklich, weil... Die Kuh, die auf irgendeinen Quadrat geschissen hat und... Oh ja, stimmt, das gab's auch mal. ...mit Bingo gespielt hat. Du hängst sehr viel in deiner Freizeit mit Tieren rum. Ja. Bist du deshalb vegetarisch geworden, weil die meisten deiner Freunde Tiere sind. Ja, das ist wahr. Deshalb esse ich ja auch keine Menschen. Ja, die meisten meiner Freunde Menschen sind. Die meisten? Die meisten, ja. Ich habe auch ein paar Tiere, die Freunde sind. Ich bin ja eher so objektophil. Also mein neuer Lieblingsfreund ist... Dein neuer Mercedes. Mein neuer Mercedes SUV M-Klasse mit Breitreifen. Übrigens, fahr nicht zu schnell, wenn du nachts unterwegs bist. Ich facke den eh morgen ab, weil ich mag Sachen, aber ich mag noch mehr SUV abfackeln. Ah, ja. Und ich fackel Füße. Pythia mag das. Füße? Ja, er hasst jetzt Füße. Ich hasse jetzt Füße und mag SUVs. Hast du das noch nicht gesehen? Hast du nicht vorher gesehen, dass Peter irgendwann Füße hasst? Aha, die Bank. Ich sehe die Zukunft, nicht die Gegenwart. Ah, okay. Oh, gute Antwort. Ja. Wir sind das Peter. Wir sind das Peter. Du darfst gern wieder eine Frage stellen. Oh, meine nächste Frage ist, ich habe mir das schon mal gewünscht, ich glaube Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ihr Hörer und Hörerinnen, schaffe ich es nächstes Jahr? Werde ich eine selbstbestimmte muslimische Frau? Warum lacht sie denn? Wenn das Orakel dich auslacht, das ist ein schlechtes Zeichen, ja. Ne? Dann sollte ich vielleicht einen anderen. Es kommt drauf an. Selbstbestimmte muslimische Frau, das ist mein... Hatte ich mir mal letztes Anfang des Jahres, glaube ich, als Ziel gesetzt. Bist du aber so selbstbestimmt, dass du dann auch eine Burka trägst? Hey, ich mach dann, was ich für richtig halte. Mhm. Er ist selbstbestimmt. Ich bin selbstbestimmt? Moment mal, Entschuldigung, ich muss ja... Ich bin dann zukünftig, jetzt bin ich eher... Sie ist selbstbestimmt. Also ich würde mich zur Frau machen oder halt das entscheiden, also und zum Islam konvertieren. Mhm. Die zwei Sachen. Mit dem selbstbestimmt hast du, glaube ich, selbst in der Hand, aber ich möchte genau. vorgreifen. Ja, genau. Also, okay, sagen wir jetzt erstmal so, schaffe ich es, eine muslimische Frau zu werden nächstes Jahr? Wenn du wirklich daran glaubst, An mich oder an Allah. An dich und dein Vorhaben. Na, wenn du muslimisch werden willst, solltest du vielleicht auch an den Islam dann. Ja, jetzt noch nicht. Okay, ja. Wenn ich, genau, das ist die Frage. Wenn ich jetzt konvertieren will zum Islam, muss ich dann vorher schon an Gott glauben oder erst dann, wenn die Konvertierung Ich glaube, der Islam ist nicht so cool mit dem Geschlechtsumwandeln. Vielleicht. Das solltest du vorher machen. Ja, vielleicht dann eher Frau werden. Aber wenn du hier in einem hier so in Westeuropa lebst mit diesen Verfassungen, die Religionsfreiheit und Geschlechterfreiheit und so weiter garantieren, hier sollte es ja kein Problem sein. Also auch zum Islam konvertieren. Peter, wenn ich dir dann... Das wird eine schöne Woche für dich. Wenn ich dir dann einen Tipp geben... Mach ich das eher im Sommer oder im Herbst? Schon eher Herbst. Okay. Also ich sehe braune Blätter. Okay. Auf deiner Burka. Ich finde gut, dass das ein Orakel auch, weil ich wollte auch gerade sagen, fang doch am besten erstmal mit den materiellen Dingen an. Mach erstmal Frau. Ja. Das kann man ja hinschnibbeln. Und dann kümmerst du dich um den geistigen Kram. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, nächstes Jahr am Herbst. Dann die Religion 22, wechseln. Ja. Und besorg dir einen Bodyguard. Ja. Wieso wird der eine Diva? Orakel, wird Peter eine Diva? Ich werde amerikanische Präsidentin. Er wird eine selbstbestimmte muslimische amerikanische Präsidentin. Die Frau, die in Deutschland geboren ist. Präsidentin-Frau. Ich will die erste muslimische Präsidentin von Amerika. Präsidentin-Frau. Die nicht Präsidentin. Präsidentin-Innen. Frau. Ja, eine Weiberpräsident halt. Aber das wäre doch mal interessant. Das wäre mal wirklich ein krasses Lebensziel. Ja. Du wirst die erste muslimische Frau, die Präsidentin von Amerika wird. Du, und weißt, die nicht mal in Amerika geboren ist. Weißt du, was das Lustige an der Rechtsprechung der USA ist und auch an der Verfassung? Du kannst es nicht werden tatsächlich, weil du nicht in den USA geboren wurdest. Ja, die muss man halt vorher noch ändern. Was, die Verfassung oder die in den USA geboren? Ja, mein Geschlechtsorgan. Küthier, könnte Peter sein Geburtsort nachträglich ändern? Ich meine, wir sind das Peter. Der kann schon viel. Nein, du musst die Verfassung ändern, dass nicht mehr vorgeschrieben ist, dass man Amerikaner in Amerika geboren sein muss, um Präsident zu werden. Ruft Trump an, der macht gerade alles. Macht er das, ja? Ja, ja, der lässt es sich einfach. Aber der hasst Muslime und Frauen. Ja, aber das musst du ihm ja nicht sagen. Du kannst einfach sagen, ich hasse Joe Biden, änder bitte das Gesetz. Hi, ich bin Peter aus Deutschland. Oh, my grandpa. My grandpa was from Germany. He was awesome. He was kind. Great guy. He came to the States. Don't touch your face. Don't touch your face. Pütia, darf ich dich auch wieder befragen? Hast du Trump in den letzten 4 Jahren auch beraten? Ich habe es versucht. Okay. Er hat alles falsch verstanden. Das war die Hölle. Oh Gott, ihr Auge zuckt. Und ich wusste gar nicht mit diesen ganzen scheiß Burgern, was ich machen soll. Der hat mir ständig Burger in den Topf geworfen. Ach so, dieser Topf. Burgeropfer. Burger? Burger oder Burger? Burger. Burgers. Burgers. Burger ist Englisch für Bürger. Für Citizens. Ja. Citizens ist ein Cheese Citizen. Ja. Das ist übrigens lustig, bei Citizens sagt man immer den S mit, man spricht nie von dem einzelnen Citizen. Naja, manchmal bei Citizen Kane. Und dann gibt es das Unangenehme, und das ist mir tatsächlich schon mal in einem englischen Interview im beruflichen Kontext passiert, wo ich mich heute noch schäme, dass ich Peoples gesagt habe. Oh, und People. Wie peinlich, was für ein Ich heute noch, manchmal wache ich noch immer nachts auf und denke so, du hast Peoples gesagt. Peoples. Pythia, werde ich 2021 irgendwo ausnahmsweise Peoples sagen? Es tut mir sehr leid. Oh Gott, klares Ja. Klares Ja. Klares Jein. Oh Gott, nee, ein klares Ja. Pythia. Dann Seiner macht mich sehr viel eindeutiger dazu noch. Als hätte er es gewusst. Ah, okay. Wie sieht es mit meiner Gebäudereinigungsunternehmen aus? Inzwischen, jetzt wo du einen sitzen hast so langsam? Top. Nice! Das ist super! Nächstes Jahr beute ich Immigranten aus in meinem Firma, Unternehmen, Gebäude, als selbstbestimmte muslimische Geschäftsfrau. / Puta. Präsidentin of the United States of America. Puta. Präsident? Ja, fast. Ja. Nee, Puster. Pota. Puster. Potus. Also nee. Präsidentin. Ah ja, stimmt. Das ist gar nicht. Potus. Es verändert sich nicht so viel. Ja. Mein Fehler. Hast du noch eine Frage? Ja, wie entwickelt sich der Goldpreis nächstes Jahr? Schlecht. Gut, sehr schön. Schlecht nach oben oder schlecht nach unten? Das ist egal. Schlecht für Gold. Oh. Wird Friedrich Merz tatsächlich der Kanzlerkandidat der CDU? Natürlich nicht. Gott sei Dank. Fatzenfritz, das darf man ja wirklich sagen. Das ist offiziell gedeckt. Die Partei sagt das, nicht die Heute-Show. Die Partei nutzt den Begriff. Ach so. Trotzdem, Fritz, habe ich letztes Mal noch. Okay. Für letztes Mal. Goldpreis schlecht, Fotzenfritz nein. falls das alles nicht klappt mit meiner Operation zur Frau und Konversion zum Islam und so weiter, werde ich nächstes Jahr endgültig den Körper eines alten Mannes bekommen. Heißt dünne Arme, dicker Bauch. Du musst nur dran glauben. Okay. Aber es ist nicht so ein Entweder-Oder. Entweder muslimische Frau. Könntest du auch kombinieren. Eine muslimische Frau mit Körper dünnen von Armen. Dicken Mann, von einem alten Mann. Als muslimische Du musst einfach Frau. Nur jetzt aufhören, deine Arme zu benutzen. Ja. Hör jetzt auf. Ja, aber ich will auch eine Gebäudereinigungsfirma gründen. Da muss ich auch am Anfang schon mal selber ran, auch mit dem Schwämmchen. Am Anfang muss ich dann erstmal zeigen. Hier, dann benutzt deine Füße. Hier, unbezahlter Immigrant. Das ist ein Schwamm. So stelle ich mir das vor. Pythia wird nächstes Jahr rauskommen, dass Franz Josef Strauß die ganze Zeit in einem Markus Söder-Kostüm rumgelaufen ist. Also dass Franz Josef Strauß einfach nur die Hülle Söder getragen hat und den gab es nie. Das wäre echt schön. Wenn es rauskommen würde oder wenn es so wäre? Wenn es so wäre. Aber es ist nicht so. Nein. Hast du einen Crush in Franz Josef Strauß? Nein. Wer nicht? ich frage, wer hat ich keinen... Ich wünschte nur, es gäbe keine von beiden. Ich bin ja eher so auf der Seite von Konni Adenauer. Ah, da sind wir wieder bei Bundeskanzler. Wer war denn dein Lieblingsbundeskanzler / Bundeskanzlerin? Der mit dem Haustier. Ah ja, der. Fibbinger. Nee, der hat immer nur ein Haustier auf den Kopf getragen. Gab es so ein First Dog je in Deutschland? In Amerika ist das jeder kennt diese Dackel aus dem Weißen Haus. Also ich könnte mir vorstellen... Die Dackel aus dem Weißen Haus. Gehen wir mal die Bundeskanzlerin durch. Konni Adenauer, kein Haustier. Nee. Wen hat man dann? Ludwig Erhard. Ah, auch kein Haustier. Nee. Zigarre. Nee. Walter Fiedinger. Fiedinger war nie Bundeskanzler. Ja, stimmt. Kissinger. Henry Kissinger, der hat ja im Weißen Haus gelebt auch. Und der First Dog. Der hatte ja. Genau. Ja. Kissinger hat einen Hammer. Kissinger, ja. Willy Brandt. Kein Haustürtyp. Zu viel. Sozialdemokraten sind keine Haustürtypen, nee. Außer sie heißen Gerhard Schröder und sind eigentlich keine Sozialdemokraten. Ja. Um das zu beantworten. Also Gerhard Schröder als hat Sozialdemokrat bestimmt so eine Frechheit. Ja. Ja gut, du musst es doch wissen. Du ich denke mal, so ich sehe doch nur die Zukunft. Seine Frau hat bestimmt so einen Handtaschenhund. Doris Schröderköpf. Ja. Und die haben eine neue Frau jetzt. Haben Pferde denn wirklich auch Haustiere? Oh Gott, sie hat sich dematerialisiert. Sollen wir eine kleine Pause machen und dann nochmal versuchen, das Orakel herzuzaubern? Dürfen wir uns einfach... Klar, Mann. Ich habe seit 5 Minuten nicht geraucht. Ach, guck mal. Hier. Eine Riesenpfütze Zeider. Gleich taucht sie wieder auf und sagt, ich hätte Dreck gemacht. Dann lass mich mal ein bisschen Nikotin in meine Fresse wienern. Ja, und dann zaubern wir das Ding einfach wieder zurück. Boom. Das Ding kommt bestimmt wieder. Oh, ich spüre Schmerzen. Sie kommt langsam schon wieder. Bis gleich. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also, aber jetzt ist der Arjen Robben da und jetzt... ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Gut, ich habe alles durchgewicht und komischerweise ist kurz danach Pythia wieder aufgetaucht. Ich habe 14 Zigaretten geraucht. Das ist Wahnsinn. Ja. Pythia lügt. Peter ist das Volk. Peter ist das Volk. Ich dachte, wir sind Peter. Wir sind das Peter. Wir sind das Peter. Ah, da, guck mal, da siehst du die 2000 Jahre. Peter are the peoples. Wir vergessen, was wir in dem Blog vorher geredet haben. Die Pythia wie ein Lexikon. Habt ihr mal was zu trinken? Ich habe Durst. Du hast da Cider stehen. Du hast doch alles. Was soll man es dir aufmachen? Und ich habe eben alles aufgewicht, was du vorher getrunken hast. Das ist eine Lüge. Okay. Okay. Gut. Ich streite nicht mehr. Warte mal, ich opfer noch kurz einen Lauch. Der arme Lauch. Lauch. Wenn man Lauch schneidet, muss man auch weinen. Wusstet ihr das? Ja. Ich bin jedes Mal überrascht. Das ist doch keine Zwiebel, Mann, das ist Lauch. Ja, aber weil der Lauch ist dein Freund. Ah. Meinst du, du hast Podcast-Kollegen? Hast du mich gerade Lauch genannt? Püti, hast du mich gerade Lauch genannt? Nein. Haariger, brillentragender Lauch. Jetzt hast du mich auch Lauch genannt. Ja. Ja. Das ist ja auch ganz schön, weil du hast ja einen Lauch, dabei musst du weinen, dann hast du die Zwiebel, dabei musst du weinen. Und die Kombination aus beiden, die Lauchzwiebel, da musst du auch weinen. Eigentlich ist 2021... Das Jahr der Tränen. Nee, 2020 das Jahr der... Wird 2021 auch das Jahr der Tränen? Es wird das Teiljahr der Tränen. Das Teiljahr der Tränen. Wird die erste Hälfte scheiße oder die zweite Hälfte? Möchtest du das wirklich wissen? Welcher Monat wird denn besonders scheiße? Februar. Ah. Okay. Im Gegensatz zu den sonstigen Februaren, die waren ja immer geil. Ja. Ich besten bin großer Partys im Februar. Ist das so, ja? Ja, der Fabrave zum Beispiel. Und der Fabrace. No Fab February. Ja, no. Ja. Wir hatten aber Oracle Convention. Das war super. In Vegas. Ja. Aber so wie ich mir das vorstelle, sitzt da die Pythia und noch irgendwie Jesus. Ungefähr 25 komische Tiere und Jesus. Wie ist Jesus privat so? Das ist ein ziemliches Arschloch. Okay. Warum? Was macht ihn zu einem Arschloch? Er ist einfach total zynisch. Und außerdem immer so total selbstverliebt. So, oh, ich habe mich geopfert. Guck mal, opfert ihr euch auch mal. Ich bin der Mittelpunkt des Universums. Und jetzt seht ihr, was passiert ist. Paulchen. Paulchen ist tot. Jesus hat Paulchen umgebracht. Jesus hat Paulchen getötet. Nee, das war Jesus, die spanische Küchenhilfe im italienischen Restaurant. Das glaubst du, was Jesus in seiner Freizeit macht, hä? Er ist spanische Küchenhilfe. Das ist der Typ, der auch kleine Kinder anfasst und Bowling spielt in Los Angeles. Nee, das ist der aus The Big Lebowski. Das ist ein anderer, Jesus. No one fucks with the Jesus. Ja. jetzt hatte ich eigentlich, glaube ich, eine interessante Frage. Ach ja, genau. Wenn du Jesus so auf dieser Convention triffst, ist ihm bewusst, dass seine Mutter diese ganze Story mit dem Heiligen Geist nur erfunden hat, um Josef the Cheating unterzujubeln? Also, eins muss man sagen, Jesus ist nach seinem Vater benannt. Jesus. Josef Christus. Ach, Jesus aus The Big Lebowski war der Vater von Jesus? Ja, das wissen viele nicht. Okay. Und wer war Josef? Das war einfach nur der Stiefvater. Stiefvater. Josef hatte halt kurzfristig Kohle, die hat er dann verspielt, leider. Deswegen diese ganze Scheiße mit dem Stall und so. Ja. Josef. Ja, Maria dachte noch so cool, das wird ein guter Ausflug und dann. Ach, der hat gezockt. Ja. Alles verzockt. Das ist gut, wenn man mal eine Zeitzeugin da hat. Ja, stimmt. Ja. War Josef. Also man muss ja schon arg naiv sein. Also wenn jetzt meine Herzensdame zu mir käme und sagen würde, ich bin schwanger, aber dann war der Heilige Geist, da ist nichts gelaufen, dann würde ich sagen, klingt ein bisschen verdächtig. Hier, Josef war meist halt ziemlich drauf. Der hat nicht viel mitbekommen. Ach, war der Kokser? Ja. Ah, so wie das gab's aber, Paolo so Pinkel. Hat. Genauso wie Paolo Pinkel. Kennt ihr Paolo Pinkel? Nee, habe ich mal gehört. Michel Friedmann. Ah. Ja. Hat sich tatsächlich, als er tatsächlich ein bisschen steil gegangen ist, einen Tarnnamen überlegt, mit dem er auch in die Hotels eingeschickt hat zum Beispiel. Und sein Tarnname war tatsächlich Paolo Pinkel. Guter Name. Das ist ein sehr guter Name, wenn du irgendwo unauffällig unterschlüpfen willst und niemand rausfinden soll, wer du wirklich bist, gib dir den Namen Paolo Pinkel. Ja, besser als Michel Friedmann. Es ist besser, aber das ist also irgendwie so. Nicht besser im Sinne von klingt besser, sondern. Aber das ist halt tatsächlich so, also wenn ich jetzt irgendwo mich. Also niemand soll sich Gedanken machen, warum der Typ jetzt eincheckt, dann würde ich mich zum Beispiel nicht Ronny Rödel oder so nennen. Guter Name, Ronny Rödel. Ronny Rödel. Nächste Mal, wenn ich inkognito unterwegs bin, als bist du muslimische Frau, nenne ich mich Ronny Rödel. Schrecklich. Das könnte auch. Fotos. Ich meine. Wenn man konvertiert zum Islam, gibt man sich ja auch einen neuen Namen. So wie hier Cat Steven hat sich doch Yusuf Islam genannt. Ja, und du bist Ronny Rödel. Ich bin Ronny Rödel. Ja. Die amerikanische Präsidentin Ronny Rödel hat sich letzte Woche mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Ist das eine realistische Zukunftsvision, Pythia? Okay, beantwortet die Frage dir selbst. Wir haben Trump als amerikanischen Präsidenten. Also ja. Ja. Friedrich Merz wird Bundeskanzler nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist Wahl, oder? Bundestagswahl ist 2021, ja. Wir sind das Peter, du hast eine Chance. Du wirst schon... Nee, ich werde in Amerika Präsidentin. Genau, du wirst in 4 Jahren Präsidentin als muslimische Frau. Nee, nicht in 4 Jahren. Selbstbestimmte muslimische Frau. Glaube ich. Nee, du wirst in 4 Jahren. Meinst du, Friedrich Merz macht länger als 8 Jahre Kanzler? Da hat der gut, der macht die Schröder-Nummer. Der ist deutsche dann, Bundeskanzler machen grundsätzlich 16 Jahre. Nee, außer Gerhard Schröder. Und ja, aber Friedrich Merz ist so ein Typ wie Gerhard Schröder. Der macht 4 Jahre und danach ist er wieder bei BlackRock oder noch einem. Wahrscheinlich ist danach Friedrich Merz macht 4 Jahre Kanzler und ist dann auf einmal der Chef von Amazon und sogar Jeff Bezos. Weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ja, so, auf einmal taucht einfach Friedrich Merz da an der Firmenspitze von Amazon auf und alle so, was? Und dann sagt irgendjemand, das hat der hier dieser Gutenberg, von und zu Gutenberg, der hat er organisiert, zusammen mit hier diesem kleinen Philipp Amthor. Die waren kurz mal in der Firmenzentrale und haben gesagt, der Friedrich macht das jetzt. Und dann sagt Jeff, okay. Keine Ahnung. Ich konvertiere zum Islam. Genau. Ja. Und ihr... Und ihr habt eine Ehe. Fangen wir es an mit Ronny. Warum bin ich überhaupt hier? Ja, stimmt auch. Orakel, Entschuldigung. Moment mal. Nee, jetzt kommt ja, und das haben wir sonst nie, das ist wie jetzt bei Hart aber fair, der Faktencheck. Wir haben die Geschichte schon erzählt, aber jetzt kommt der Orakel-Faktencheck. Kommt er jetzt schon? Oder darf ich noch eine Frage stellen? Oder nee, also zu unserer Geschichte kommt jetzt erstmal der Orakel-Faktencheck. Ach so, zu der, ja. Genau. Passiert das so, was wir gerade ausgeführt haben? True. Nice. In dieser komischen Fünfer-Skala, die wir vorhin aufgestellt haben, sind wir da bei einer 5. Eindeutig 5. Hallo? 5,0. Nicht sogar eine 5 plus? Nein. Wäre eine 5 plus, dann wieder 4,75. Welche Skalen haben sie dir denn beigebracht? Ja, der hat keine Ahnung von sowas. Skalen? Der Mann ist Streetworker. Ich sag mal, ich bin unter jedem Skalenniveau. Ja. Ja. Keiner ist geiler als Skala. Sein Einer. Irgendwie so. Sein Prüm. Keiner ist kleiner als Skalen sein Prüm. So. Nächste Frage. Ja. Eine würde ich noch raus. Ja, ich sehe auch schon, Orakel wird wieder langsam unsichtbar. Jemand realisiert sich. Weil sie sich schämt für diese ekelhaften weißen Männer. Was ab, bald bin ich muslimische Frau, dann... Dann sag ich in der Mehrheit. Ja, aber bitte mal dich auch immer ein bisschen dunkler an. Ja, stimmt. Oh, das käme, glaube ich, sehr gut an, auch in den USA, wenn du noch so Blackfacing betreibst. Ja, und Brown-Facing. Brown-Facing. Wir wollen nicht übertreiben. Ein Damenbart lasse ich mir wachsen. Sehr gut. Den hast du dir doch schon wachsen lassen. Ja. Ich trage gerade einen Damenbart zum Üben. Das steht außer Frage, Covid-19 ist eine Weltkatastrophe. Was ist die nächste Weltkatastrophe? Muss jetzt nicht 21 sein, irgendwann? Also mit Weltkatastrophe meine ich irgendwie ein kaputtes Atomkraftwerk, Kometeneinschlag, Flut, aber nicht so eine lame Flut, die irgendwie Indonesien kaputt macht, sondern richtig Boom, hm. Deutschland. Ja, also ich meine, Trump hat ja noch die Atomcodes bis zum 20. Januar. Ich würde vielleicht am 19. Januar in den Keller gehen. Okay, also okay. Atomkrieg, also Atomwaffen ist die nächste Welle. Ja. Okay. Ting, ting, ting. Achtung, hier ist der Schaumbad-Hörerinnen-Service. Bitte begeben Sie sich am 19. Januar in Ihrem Schutzbunker. Preppen Sie bis dahin Klopapier, Nudeln und Hefe. Begeben Sie sich am 19. Januar in Ihren Schutzbunker. Bing. Wow, wo kam das her? Keine Ahnung. Das war gruselig. Ja, war wirklich gruselig. Holy shit. Okay, also ich habe irgendwie den Reflex, morgen noch Klopapier, Hefe und Nudeln zu kaufen. Oder wir YOLOen einfach bis zum 19. Januar. Noch komplett und weg alles. Kaufen nie wieder Klopapier. Ja, Bing. Das Klopapier, das ich noch habe, reicht, glaube ich, bis zum 19. Januar. Bing. Achtung, hier ist der Schaumbad-Hörerinnen-Service. Die Landesregierung Baden-Württemberg verbietet ihren YOLOen bis zum 10. Januar. Fuck. Nutzen Sie die eventuell entstehenden 9 Tage ohne Pandemie. Na, wahrscheinlich schon mit Pandemie. Bleiben Sie einfach zu Hause und gehen Sie dann in den Bunker. Bing! Das heißt, Gott. Aber wie sind denn die Abstandsvorgaben in Bunkern? Zum YOLOn. Habt ihr da schon was gehört? Ich glaube. Also mir ist das noch komplett neu. Ich kenne tatsächlich die Skala. Moment mal, du hast doch schon alles erlebt, Orakel. Aber die Skala ist tatsächlich... Atomkrieg noch nicht. Also. Atomkrieg schlägt Pandemie. Nein. Erster ja. Weltkrieg hat auch tatsächlich sogar die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs haben noch spanische Grippe in Maßnahmen größtenteils geschlagen. Deswegen schlägt Atomkrieg, schlägt immer Pandemie. Das ist wie beim Quartett. Ja, genau. Das ist ja eigentlich eine ziemlich lame Weltkatastrophe. Sagen wir, wir spielen eine Runde Quartett, es gibt 32 Weltkatastrophen, da gibt es eine Pandemie, wo ein paar Prozent sterben. Es gibt einen Atomkrieg, wo 80% der Welt sterben. Es gibt einen Kometeneinschlag, wo 70%, was weiß ich. Da ist genau. Ja Pandemie, die wir gerade haben, noch relativ lame im Vergleich zu Komet und genau. Oder Deutschland verliert in der WM. Ja, das wäre noch schlimmer. Ja. Oder der VfB steigt nochmal ab. Der VfB steigt ab, das wäre noch schlimmer als Corona. Ja. Pütti, erkanntest du eigentlich auch Pandora? Weil wir die Büchse gerade die ganze Zeit öffnen. Wer ist dein Lieblings-VfB-Spieler? Ich hasse Fußball. Oh. Ich auch. Okay. Das ist so vorhersehbar. Aber Jeremy Pandora war doch schon ganz gut, oder? Jeremy Pandora. Wie der den immer in den Winkel gezwiebelt hat. Der hat auch immer seine Büchse richtig schön in den Winkel gezwiebelt. Meinst du Pamela Pandora? Der war eine Frau. Was sagt Jens Lehmann dazu? Frauenfußball ist illegal. Okay. Also war es bis 2004. 1997 war es endlich die Vergewaltigung. Als Frauen erfunden wurden. Das haben wir aufgearbeitet. Das haben wir weißen Männer aufgearbeitet. Das Thema ist komplett. Da kannst du tatsächlich in Schaumbad-Folge 38 oder so nachhören. Setz dich mal auf mein Schoßmäuschen, ich erkläre das mal. Pythia, kannst du dich noch daran erinnern, welche Frau gegen die Abschaffung dieses Paragraphen gestimmt hat? Es war die gute Frau von... Was? Nee, nix. Nee. Soll ich da aufklären? Nein. War es nicht die gute Frau von Storch? Nee, Steinbach. Nein. Steinbach, Erika, richtig. Ja. Ah. Erika Steinbach war ja... Ja. Naja, wie gesagt, ich sehe nur die Zukunft. Genau. Stimmt, ja. Stimmt. Wer wird als nächstes für Vergewaltigung stimmen? Fun Fact. Erika Steinbach. Wahrscheinlich, ja. Und Fun Fact, wer war auch in diesem Lager? Natürlich unser guter alter Freund Horst Seehofer, aber auch Friedrich Merz. Ja. Und das sind noch, haben wir rosige Zukunftsaussichten, was Politiker betrifft? Ich frage für Philipp Amthor. Nein. Okay. Ich denke, ich mache das ja dann als muslimische Frau. Stimmt. Ich bin ja ein cooler Typ eigentlich. Also es ist keine rosige Zukunftsaussicht, was Politiker angeht. Du hast mich nicht zu Politikerinnen gefragt. Stimmt. Da geht einiges. Da geht einiges. Okay, dann frage ich jetzt nochmal konkret, wird Erika Steinbach die Hütte rocken? Und wie? Und wie? Das sind auch alles rosige Zukunftsaussichten, die wir hier in dieser Folge, in der 50. Folge schaumbar zeichnen konnten. 21 wird der Shit. Ja. Bitches. Wir haben ein Orakel befragt. Ein Orakel macht sich tatsächlich und Bitches. Bitteschön. Ja. Genau. Dogs. Dogs. Bitches and Dogs. Ich fand schön, mal ein Orakel zu Gast zu haben. Ja. Das hat uns sehr weitergebracht. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Pythia, vielen die Dank. Bezaubernde Pythia, würde ich dich jetzt nennen. Wie sieht es aus 2021? Letzte Frage ans Orakel. Haben wir nochmal einen Orakel zu Gast? Ich frage mal meine Freunde. Okay. Ich freue mich schon darauf, wenn dieses eine Schafe. Also nicht, wenn ich davon erzähle, aber wer weiß. Eine Kuh oder so. Die vielleicht kommt Kuhfladen Jesus vorbei. Der ist ziemlich geltungsgeil. Oh ja. Cool. 2021, das Schaumbad mit Jesus oder Jesus. Ich hoffe mit Jesus. Aber was würde uns das für Reichweite bringen? Wie viele Fans hat Jesus? 9 Milliarden oder so? Stimmt, der verkauft ganz gut Bücher. Oder auf jeden Fall sind Bücher, in denen er drin ist. Sein Buch hat sich besser verkauft als Mein Kampf. Aber nur knapp. Bisschen ähnlich. Auflage. Ja. Wurde auch ähnlich offensiv beworben. Von einem totalitären Regime. Ja. Gut, damit hören wir auf. Danke, Orakel. Pythia. Sehr gerne. Pythia, war sehr schön, dass du dich zweimal für uns materialisiert hast. Ja, es war ganz schön anstrengend. Bleib noch materialisiert, wir machen jetzt noch eine fette Afterparty, weil womit kann man besser Corona-konforme Afterparty machen als mit Orakeln? Ja, mir fällt nichts ein. Ja. Ja. Hm. Luft vielleicht noch, aber die überträgt auch mehr als ein Orakel, deswegen. Ich würde sagen, vielleicht machen wir noch eine Katzenwäsche in diesem Jahr, aber das war die letzte, 50. Folge. Die letzte volle Folge Schaumbad auch für dieses Jahr. Das kann ich bestätigen. Oh, guck, da habt ihr das Schwarz auf Weiß. Genau. Ja, bringt das ja noch gut rum. Distanced, was der Tannenbaum hergibt. Und tötet eure Großeltern. Ich lasse es so stehen. Auf das letzte Weihnachten mit euren Großeltern. Ah, so ein richtig positives Ende. Ja. Soll ich Stopp drücken? Oder wollen drück wir mal Stopp, kurz? Ich gehe weinen, weil ich mag meine Großeltern. Ja. Ich habe keine mehr. Ja, du bist auch seit 2000 Jahren tot. Ja. Ja, und meine Großeltern erst seit 20. Mensch. Das war hart. Ja, sind ja halbe Götter, glaube ich, oder so. Oder Ziegen. Zeus ist dein Großvater. Und Zeus. Die Aufnahme läuft noch. Das wird jetzt eigentlich viel zu privat. Will doch keiner wissen, dass Pythias Großeltern Ziegen waren. Ja, stimmt. Das ist ja eigentlich auch wie ein Ponyhof, nur ohne Küken. Ein Ziegenhof. Ja. Also, tschüss. Ja, danke. Bleibt gesund. Bis bald. Verhaltet euch vernünftig. Bis dann. Penis. Und passt. Passt. Penis. Ja. Penis. Penis. Penis. Hier ist der Schaumbart. Penis. Hier ist der Schaumbart-Hörer-Service. Penis. Jetzt auf Stopp. Penis.